Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are still at verse 13. Wir sind immer noch bei Vers 13. We talked about that the first thing Paul says is remember to stay alert. Wir haben darüber gesprochen, dass Paulus zuallererst sagt, wir sollen wachsam bleiben. And we talked how we need to be alert regarding our hearts. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir in Bezug auf unsere Herzen wachsam sein müssen. The next thing he says, als nächstes sagt er, hold firmly to all that you believe. Haltet fest an dem, was ihr glaubt. Very interesting that he says that you must hang on tightly, hold firmly to that what you already believe. Es ist sehr interessant, dass er sagt, dass du sehr stark an dem festhalten musst, was du bereits glaubst. And again, it's so easy to lose the things that we have believed for at one time. Noch einmal, es ist so leicht, die Dinge zu verlieren, an die wir einmal geglaubt haben. I've seen people who have believed in the supernatural. Ich habe Menschen erlebt, die an das Übernatürliche geglaubt haben. And they constantly saw miracles. Und ständig Wunder gesehen haben. And then you meet them years later. Dann trifft man sie Jahre später. And it's been a long time since they ever saw a miracle. Und es ist lange her, seit sie ein Wunder gesehen haben. Because they didn't hold firm. Weil sie nicht festgehalten haben. In fact, in that just seems to be my perception. Tatsächlich, und es scheint nur meine Wahrnehmung zu sein. That there are very few people that hold firm to what they believe. Nehme ich immer wieder wahr, dass nur sehr wenige Menschen an ihrem Glauben festhalten. For instance. Zum Beispiel. They believe one thing and then they experience, they get excited. Sie glauben an eine Sache, dann erleben sie etwas in Bezug darauf, sie sind aufgeregt. Life goes on. Das Leben geht weiter. Often the ministry grows. Oft wächst ihr Dienst. And then they lose themselves in so many different directions. Und dann verlieren sie sich in so vielen verschiedenen Richtungen. It's because they did not hold on firmly to what they believe. Das liegt daran, weil sie nicht festhielten an dem, was sie bereits glaubten. There are two people that possibly most of you know. Es gibt zwei Menschen, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. That I think are a perfect example of people who held on firmly to all that they believe. Die meiner Meinung nach ein perfektes Beispiel sind für Menschen, die festhielten an dem, was sie glaubten. First of all, it was Billy Graham. Zunächst einmal Billy Graham. Billy Graham, once he decided that God's called him to do the ministry of an evangelist, that's what he stayed focused on. Als Billy Graham entschied, dass Gott ihn zum Dienst als Evangelist berufen hatte, fokussierte er sich darauf. He held on firmly all those years. Er blieb all die Jahre immer fest daran. And Reinhard Bonnke I admire for the same reason. Reinhard Bonnke bewundere ich aus demselben Grund. I guess of those who are alive today, it would be Bill Johnson. Ich denke, von den heute Lebenden ist es Bill Johnson. Holding on firmly and remaining focused. Er hält dran fest und bleibt fokussiert. Look. Schau. Don't think that just because you believe something today, you will always believe it. Denke nicht, dass du, nur weil du heute etwas glaubst, es immer glauben wirst. That attitude alone is a very dangerous attitude. Allein diese Einstellung ist schon sehr gefährlich. To hold on is an activity, is an action that you have to do. Festhalten ist eine Aktivität, eine Handlung, die du tun musst. So ask yourself this question. Stell dir diese Frage. Are there things that God clearly showed me? Gibt es Dinge, die Gott mir klar gezeigt hat? That I believe because he gave me the revelation, or maybe I came to an understanding in the Bible. Und die ich glaubte, weil er mir die Offenbarung gegeben hat, oder weil ich es vielleicht durch die Bibel erkannt habe. Am I still holding on to it? Halte ich immer noch daran fest? I'm not talking about holding on to your beliefs, even though you realize that they are not correct. Ich spreche nicht davon, dass du an deinen Überzeugungen festhältst, obwohl du erkannt hast, dass sie nicht richtig sind. Of course, our revelation grows, and when we realize we've believed wrong things, we let those go. Natürlich wächst unsere Offenbarung, und wenn wir erkennen, dass wir etwas Falsches geglaubt haben, lassen wir es los. But I'm talking about those things that we have clearly understood, have clearly believed, but then we let them go. Ich spreche hier aber von den Dingen, die wir klar verstanden haben, die wir klar geglaubt haben, aber dann haben wir sie losgelassen. So it'd be good to do a little life inventory. Es wäre gut, eine kleine Lebensinventur zu machen. Things that you believed because God showed them to you, are you still holding on to them? Hältst du immer noch an den Dingen fest, die du geglaubt hast, weil Gott sie dir gezeigt hat? Now the next thing that Paul is saying. Als nächstes sagt Paulus. Two more things. Zwei weitere Dinge. Be mighty and full of courage. Seid mächtig und voller Mut. This is something that's very interesting. Das ist etwas sehr Interessantes. Because we would think that to be mighty has nothing to do with our choice. Denn wir könnten denken, dass stark zu sein nichts mit unserer Wahl zu tun hat. Well, I believe it does. Nun, ich glaube schon. How can it be my choice to be mighty? Wie kann es meine Entscheidung sein, mächtig zu sein? Isn't that in the hands of God? Liegt es nicht in den Händen Gottes? Whom he has called to be mighty? Wenn er berufen hat, mächtig zu sein? No. Nein. Every single Christian is a new creation. Jeder einzelne Christ ist eine neue Schöpfung. And as a new creation, all of us are supposed to be mighty. Und als eine neue Schöpfung sollen wir alle mächtig sein. Because if we have Jesus living in us, denn wenn Jesus in uns lebt, if we are one with Christ, wenn wir eins mit Christus sind, and if we have the Holy Spirit living in us, und der Heilige Geist in uns lebt, that means that we choose if we are mighty. Bedeutet das, dass wir selbst entscheiden, ob wir mächtig sind. And it's interesting that the Greek word here, it literally means to be strong. Es ist interessant, dass das griechische Wort hier wörtlich stark sein bedeutet. Do you remember what Ephesians chapter 6 says? Erinnerst du dich, was im Epheserbrief Kapitel 6 steht? Be strong in the Lord and in the might of his power. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. See, we choose if we believe that we are truly strong in the Lord. Wir entscheiden selbst, ob wir glauben, dass wir wirklich stark im Herrn sind. You are as mighty or as strong as you believe that you are in the Lord. Du bist so mächtig oder so stark, wie du glaubst, dass du es im Herrn bist. It is a wrong belief to believe. Es ist falsch zu glauben, that I am as strong or I am as mighty as God makes me. Dass ich so stark oder so mächtig bin, wie Gott mich macht. I don't agree with that. Dem stimme ich nicht zu. Here's what I believe understand from the Bible. Von der Bibel her glaube ich Folgendes zu verstehen. I am as mighty as I choose to believe how mighty he made me in Christ. Ich bin so mächtig, wie ich mich entscheide zu glauben, wie mächtig er mich in Christus gemacht hat. Remember. Denk daran. There's nothing that he needs to do anymore. He did it all through Christ. Dass er nichts mehr zu tun braucht. Er hat alles durch Christus getan. So once I understand that all has been done through Christ. Wenn du verstehst, dass alles durch Christus vollbracht ist, now it's up to me to appropriate that. Liegt es nun an dir, das zu ergreifen? So I want to tell you today. Deshalb sage ich dir heute, be mighty. Sei mächtig. Be strong. Sei stark. How Reinhard, I feel so weak. Wie Reinhard, ich fühle mich so schwach. You do it by appropriating faith. Du tust es durch nehmenden Glauben, durch Glauben, der Besitz ergreift. You say, Father, your word says I must be mighty. Du sagst, Vater, dein Wort sagt, dass ich mächtig sein muss. Therefore I believe I am. Deshalb glaube ich, dass ich es bin. Through Christ. Durch Christus. And as you declare it and get this truth into your heart, you will act mighty. Wenn du das proklamierst und diese Wahrheit in dein Herz aufnimmst, wirst du mächtig handeln. See you guys tomorrow. Bis morgen.